Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncast, diesmal die Episode 271 Z5 im Auftrag Ihrer Majestät. Tja, aber natürlich haben wir heute Themen OnePlus 2 vom Markus. Juhu, da freue ich mich sehr und komme auch gleich dazu. Aber auch Amazon veröffentlicht tatsächlich ein neues Fire TV und auch neue Fire Tablets. Also die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Weiterhin jede Menge News, da kommen wir dann auch zu dem Titel davon. Und die Community war auch ziemlich aktiv und natürlich auch die App der Woche wieder. Ja, also, besonders freue ich mich wieder, dass der Markus einen Beitrag zum OnePlus 2 geschickt hat. Ihr kennt ja meine Meinung zum OnePlus 2 schon. Und die ist dann doch ein bisschen polarisierend, denke ich. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass hier der Markus auch nochmal hier seine Meinung äußern kann. Und deswegen sage ich auch gleich, leg los, Markus, bitte. Ja, da bin ich dann auch wieder im Uncast mit einer Woche Verspätung. Letzte Woche habe ich es dann zeitlich wirklich nicht mehr hinbekommen, weil wieder mal alles auf einmal kam. Das ist aber im September bei mir immer so. Erst die IFA in Berlin, dann die IBC in Amsterdam, dann die IAA. Zwischendurch startet dann noch so ein Android-Konkurrent aus Cupertino, ein neues Smartphone. Das heißt, der September wird immer relativ eng bei mir. Aber nichtsdestotrotz, dieses Mal habe ich es dann natürlich geschafft. Und ums OnePlus 2 geht es hier im heutigen Beitrag. Das Gerät, das vom Hersteller selbst als Flaggschiff-Killer ja bezeichnet wird. Der Unterschied zu den Flaggschiffen ist natürlich, die Flaggschiffe sind zwar doppelt so teuer, dafür bekommt man sie aber auch. Der Flaggschiff-Killer dagegen, OnePlus hat es ja selbst wieder zugegeben, dass man den Start wieder mal versemmelt hat. Und im Prinzip muss ich sagen, genau so ist es auch. Denn das OnePlus 2 ist ja faktisch nicht zu bekommen. Ja, also ganz, ganz geringe Stückzahlen. Ein Kumpel hat vor ein paar Tagen gemeldet, er hat einen Invite bekommen. Und aber ansonsten ist es halt so, dass die Stückzahlen sehr, sehr gering sind. Ich habe es also auch nur dank journalistischer Tätigkeit und weil ich halt eine Review schreiben wollte, hinbekommen, dass ich dann tatsächlich direkt zum Start einen Invite bekommen habe. Es war sogar eine Special Edition sozusagen, die kam eine Woche vorher, als der Shop für die Bestellung noch gar nicht freigegeben war. Normalerweise sind die Invites ja nur 24 Stunden lang gültig. In dem Fall war der Spezial-Invite sozusagen 30 Tage lang gültig, damit man auch wirklich bestellen konnte. Die Lieferung ging dann auch wirklich relativ schnell. Ich habe aber den Expressversand auch gewählt. Der happige 25 Euro nochmal extra kostet. Aber es war dann wirklich so, Dienstag bestellt, Freitag war das Gerät da. Ich habe mich schon gewundert, dachte, ich erwarte überhaupt keine Pakete, was ist denn das schon wieder? Und dann war es tatsächlich das OnePlus 2. Also ich muss sagen, das Gerät weiß durchaus zu gefallen. Es liegt gut in der Hand, ist von der Größe, vom Formfaktor her ähnlich wie das OnePlus One, würde ich mal sagen. Ich mag ja, genau wie Rio auch, eigentlich große Displays, 5,5 Zoll. Das ist eigentlich genau meine Größe. Ich habe ja mein eigenes Sony Xperia Z3 Dual, ist ja leider etwas kleiner. Das ist eigentlich auch das größte Problem oder das, was mich am meisten stört an diesem Gerät. Aber ich würde es trotzdem erstmal parallel auch behalten, zumal das OnePlus 2 also quasi ein Firmengerät ist, nicht mein eigenes Gerät. Ich hätte es zwar übernehmen können, aber ich sage ganz ehrlich, das Sony ist ja auch erst, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr alt und das darf dann schon noch mal wenigstens ein Jahr oder so seine Dienste verrichten, bevor es abgelöst wird. Auch ich bin da etwas ruhiger geworden und kaufe nicht mehr alle zwei Monate ein neues Smartphone. Das ist auch der Grund, mit ein Grund dafür, dass ich im Uncast etwas rarer geworden bin, weil es einfach nicht allzu viel dann immer wieder gibt an Neuigkeiten, gerade aus dem Android-Bereich, weil ich selbst eigentlich überwiegend, wie seit 2007 eigentlich fast immer, ganz ehrlich iPhone-User bin. Und wenn ich Android nutze, dann meistens in Form der virtuellen Maschine auf dem BlackBerry, was ich als Zweitgerät nach wie vor sehr schätze wegen der Hardware-Tastatur. Aber Tastatur, muss ich sagen, und so kriegen wir auch den Bogen wieder zum OnePlus 2. Tastatur auf dem Touchscreen, muss ich sagen, kann ich mich sogar langsam mit anfreunden, wenn das Gerät entsprechend groß ist. Und da muss ich sagen, bei einem iPhone 6 Plus oder eben bei einem OnePlus One oder OnePlus 2 mit 5,5 Zoll Display, klappt das eigentlich wirklich gut. Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, Gerät ist gut verarbeitet. Die allererste Software, muss ich sagen, die hätte so eigentlich nicht rausgehen dürfen, aber also die war schon noch sehr, sehr buggy. Aber OnePlus hat ja relativ schnell ein Update nachgeliefert. Zum einen um diesen allgemeinen Android-Bug da mal loszuwerden, aber bei der Gelegenheit wurden dann auch jede Menge andere Bugs gefixt sozusagen. Und ich muss sagen, mittlerweile gefällt das durchaus. Die deutsche Übersetzung im Menü, die hakt hier und da mal so ein bisschen, aber auch das ist okay. Ansonsten muss ich sagen, dieses Oxygen OS ist wirklich sehr, sehr nah am echten, am originalen Android. Und das ist eigentlich auch sehr positiv. Das ist ja das, was wir uns eigentlich immer wünschen. Wo ich mir dann allerdings wünsche und was zu hoffen bleibt, dass dann auch Updates relativ schnell kommen. Ob dem so ist, werden wir dann erst mit Marshmallow so richtig wirklich feststellen können. Ist auch klar. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft das wirklich gut. Snapdragon 810, das ist der Prozessor, der das HTC One M9 zum Taschenwärmer werden lässt. Das ist beim OnePlus 2 aber in der Tat nicht so schlimm. Also bei normalem Gebrauch wird das OnePlus 2 nicht ungewöhnlich warm. Also völlig normal. Ich bin jetzt allerdings auch kein Gamer, der das Ding jetzt wirklich so trischt, dass es dann prozessormäßig an seine Grenzen kommen würde. Da liest man ja, oder auch bei 4K-Videoaufnahmen, was die Kamera ja auch kann, da liest man ja, dass es dann zum Teil in der Tat Probleme geben soll, dass der Prozessor, also dass A, das Gerät warm wird, B, der Prozessor runtertaktet. Aber so im normalen Alltag, muss ich sagen, beim Internetsurfen, beim Mailen, beim Facebooken, beim Google Hangout nutzen und so weiter und so fort, absolut flüssig, überhaupt keine Probleme, läuft wirklich wunderbar. Und der Prozessor sorgt auch nicht dafür, dass das Gerät sonderlich warm wird. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt gegenüber dem OnePlus One, ist natürlich, dass das Ding jetzt LTE 800 unterstützt. Das heißt, es werden alle für den deutschen Markt relevanten GSM, UMTS und LTE-Frequenzbereiche unterstützt. Die 800er-Frequenz hat beim OnePlus One gefehlt und das war natürlich schon ein gravierender Nachteil, muss ich sagen, weil das ist ja eigentlich die Frequenz, die hauptsächlich eigentlich gebraucht wird. Ja. Und deswegen war das OnePlus One auch nie für mich ein Handy, was auch nur ansatzweise in Frage gekommen wäre, dass ich es nutze. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist das beim OnePlus 2 schon deutlich besser. Ich muss auch sagen, der Mobilfunkempfang, er ist nicht brillant. Also mein Sony ist besser, aber er ist auch nicht wirklich schlecht. Ein iPhone ist schlechter. Ja, also der Mobilfunkempfang ist ganz gut, wenn auch nicht überragend. Die Sprachqualität ist okay. Sie ist jetzt nicht mega toll, aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist der interne Lautsprecher für Audiowiedergabe. Ich bin ja nun mal jemand, der auch Podcasts und ähnliche Geschichten ganz gerne mal über den eingebauten Lautsprecher hört. Und das klingt dann doch recht grottig auf dem OnePlus 2. Vorteil des Lautsprechers ist, er ist laut. Das heißt, wenn man dieses Vieh jetzt zum Beispiel im Auto für die Navigation einsetzt, mit Google Maps oder irgendwelchen, ja, hier Maps zum Beispiel, oder auch TomTom, Navigon und wie sie alle heißen, da muss ich sagen, das ist eine feine Sache, hört man auf alle Fälle. Ja. Was mir natürlich besonders gut gefällt, ist die Dual-SIM-Unterstützung und die haben es auch wirklich sehr gut umgesetzt. Denn, also gerade für die Datennutzung muss ich sagen. Denn ich muss sagen, ich habe da schon alles erlebt. Ich erinnere an das unsägliche HTC One M8, das zum einen kein LTE 800 hatte und zum anderen war ja die Daten, also Datennutzung nicht, aber die UMTS und LTE-Nutzung ausschließlich begrenzt auf den SIM-Karten-Slot 1. Und es war auch nicht möglich, über die Software umzuschalten. Jetzt ist praktisch die auf der anderen Seite steckende SIM-Karte, die SIM-1, die Daten macht. Man musste beim HTC One M8 Dual-SIM, das ja auch in Deutschland verkauft wurde, musste man ja wirklich hardwaremäßig die SIM-Karten umstecken. Und das ist beim OnePlus 2 natürlich nicht der Fall. Beim OnePlus 2 stecke ich gar nichts um. Zwei Nano-SIM-Karten kommen rein. Und ansonsten ist es eben so, dass ich über die Software umschalten kann. Es ist auch nicht so, wie es bei teilweise auch bei manchen Dual-SIM-Geräten ist, dass ich zunächst mal die Datennutzung auf den anderen SIM-Slot umschalte und danach noch sagen muss, okay, der jetzt Datennutzung macht, der muss aber jetzt auch auf LTE hochgeschaltet werden, sonst bleibt er auf GPRS hängen. Nein, in der Hinsicht ist Oxygen OS also wirklich sehr intelligent gelöst. Man schaltet dann also bei der Gelegenheit auch LTE-UMTS-Nutzung auf den Slot der Daten, macht alles in einem Aufwasch um. Die Umschaltung klappt jeweils, wenn man datensiemäßig umschaltet, das klappt jeweils innerhalb von, ja, keine 20 Sekunden. Ja, also man macht die Umschaltung, dann steht in Englisch allerdings unten da, Data Service switched to SIM2, sage ich jetzt mal. Und dann verlieren beide SIM-Karten für ein paar Sekunden den Netzkontakt, kommen anschließend wieder hoch und danach ist die Umschaltung auch schon passiert. Nicht ganz so gelungen finde ich die Dual-SIM-Umsetzung für Telefonie. Das ist irgendwie komisch. Da ist dann immer, also es sind praktisch grüne Punkte zum Rauswählen sozusagen im Menü, für beide SIM-Karten zu sehen, einer groß in der Mitte, einer klein rechts. Aber nur dieser mittige ist dazu geeignet zum Rauswählen. Und ich muss zuerst die SIM-Karte, mit der ich rauswählen will, praktisch per Gestensteuerung in die Mitte schieben, bevor ich rauswählen kann. Man hätte genauso gut sagen können, ich platziere jetzt beide gleichberechtigt, gleich groß nebeneinander und schalte dann halt und wähle halt eben mit der Karte raus, mit der ich gerade rauswählen will. Das ist ein bisschen umständlich gelöst, aber gut, kann man, denke ich mal, mit leben. Was ich persönlich kritisieren muss beim OnePlus 2, ist die Akkulaufzeit. Also man kommt schon noch über den Tag, mehr allerdings auch nicht. Und ich muss sagen, ich hatte das OnePlus One ja nicht allzu lange, aber das habe ich vom OnePlus One deutlich besser in Erinnerung. Also das ist eine klare Verschlechterung. Kann natürlich sein, dass das auch noch an den früheren Oxygen OS Versionen liegt, dass man da softwaremäßig noch was machen kann, nachbessern kann. Das ist natürlich denkbar. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber wie gesagt, das ist im Moment ein gewisser Nachteil, gerade für Power-User, die das Gerät dann doch intensiver nutzen. Das gefällt dann nicht so besonders gut. Dann hat man praktisch dort, wo beim Google Now Launcher Google Now liegt, also quasi links vom ersten Homescreen, hat man so eine eigene Oxygen OS Startseite mit den Apps, die man zuletzt genutzt hat oder die man besonders häufig genutzt hat, mit den Kontakten, die man besonders häufig kontaktiert hat und solchen Geschichten. Aber wie gesagt, ansonsten muss ich sagen, ich bin ja normalerweise immer allergisch dagegen, dass man irgendwelche Hersteller-Launcher verwendet, aber ich muss sagen, mit dem kommt man wirklich noch ganz gut zurecht. Also kann man wirklich nicht meckern. das ist eine feine Sache. Cloudware gibt's überhaupt nicht. Also noch nicht mal irgendwas OnePlus-spezifisches, irgendwie Support, schieß mich tot, Zubehörshop da und so. Nein, gar nichts. Das ist sogar so spartanisch von den vorinstallierten Apps her, dass selbst die E-Mail-App fehlt. Es gibt wirklich nur die Gmail-App, die ja IMAP und POP3 von allen Providern mittlerweile auch unterstützt. Allerdings fehlt die Vorinstallation für die Exchange-Dienste. Das heißt, Exchange geht out of the box nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo man die offiziell herbekommt. Ich meine, wenn man natürlich eine Google-Suche macht, Exchange-Dienste, APK oder irgendwas, ist überhaupt kein Problem. Aber dass man die jetzt offiziell, sagen wir mal, im Play Store findet oder so, nö, das finde ich auch etwas merkwürdig, weil es ist ja eigentlich schon seit Herbst vergangenen Jahres so, dass die Gmail-App auch im Prinzip IMAP POP3 und ActiveSync für Microsoft Exchange kann. Aber das ist immer noch so, dass dieses Exchange-Feature manuell nachinstalliert werden muss und dass es eigentlich gar keinen so richtig offiziellen Weg von Google gibt. Da ist die App, installiere sie nach, dann läuft's. Das ist etwas merkwürdig. Das heißt, offiziell out of the box findet man keine Möglichkeit, um Exchange zu nutzen. Aber wie gesagt, natürlich gar kein Problem, die App nachzuinstallieren. Was mir persönlich, was ist natürlich Geschmackssache, was mir persönlich nichts gefällt, ist das Display beim OnePlus 2. Ich finde die Farben irgendwie immer etwas blass. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Ein anderer mag's gut finden. Mir persönlich gefällt es nicht. Was ebenfalls mir gar nicht gefällt, und da kann man eigentlich auch fast nicht drüber diskutieren, ist ein Problem, das man von vielen, ich sag mal, billigen Fernost-Handys kennt. Dieses Display ist ein wahrer Fingerabdruck-Empfänger. Ich meine jetzt nicht den Fingerabdrucksensor, den hat es auch in einem Home-Button, fast wie am iPhone. Zum Entsperren des Geräts und so weiter funktioniert auch super, aber ich meine jetzt wirklich die Fingerabdrücke auf dem Display. Also das Ding zieht wirklich Fingerabdrücke magisch an und das ist meiner Ansicht nach schon nicht so ideal. Das ist eher störend. Also da ist halt doch ein Sony, ein Samsung, ein HTC, ein Apple, ein BlackBerry, ein LG ist da schon etwas besser. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine jetzt gar nicht Display-Auflösung. Full HD reicht völlig aus. Man braucht kein 4K, meiner Ansicht nach, auf dem Smartphone. Ja, frisst unnötig Akku, Performance und so weiter und bringt eigentlich auf so einem kleinen Display meiner Ansicht nach nichts. Es ist absolut okay, dass es bei Full HD geblieben ist. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, wie gesagt, ist diese Fingerabdruck- Anziehungskraft, sage ich jetzt mal. Das ist eine Sache, die hätte OnePlus bei einem selbst erklärten Flaggschiff-Killer natürlich besser machen müssen. Ja, weitere Kritikpunkte. Es gibt keine Schnellladefunktion, es gibt kein kabelloses Laden. Kabelloses Laden, muss ich ehrlich sagen, ist eine Funktion, die brauche ich persönlich nicht, weil kabelloses Laden gibt's sowieso nicht. Ob ich das Telefon anstecke und unten drunter, also irgendwo ist das Kabel ja dann doch. Es geht ja nicht kabellos in die Steckdose. Ja. Insofern, das stört mich jetzt nicht. Schnellladefunktion, wie es beispielsweise das Samsung Galaxy S6 hat, das würde man sich wünschen, finde ich. Ja, das fehlt also schon. Dann natürlich eine Sache, die viele kritisieren, die mich persönlich jetzt nicht stört, NFC. Das OnePlus 2 als angeblicher Flaggschiff-Killer hat kein NFC. Und das kann es eigentlich nicht sein. Ja. Das ist eigentlich, ich meine, das ist ja auch nichts, was jetzt megamäßig teuer wäre, wenn man das hätte nachrüsten wollen. Ja. Ja, und dann kritisiere ich ganz gern etwas, was fast jeder andere toll findet und was uns die nächsten Jahre auch intensivst beschäftigt wird generell. Ich mag diesen USB-C-Stecker nicht. Der ist an sich super, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist jetzt wie Apple Lightning. Man kann beidseitig reinstecken, man kann nicht verpolen, in Anführungszeichen. Es passt immer, ist robust, macht einen guten Eindruck, keine Frage. Aber wenn jemand wie ich mehrere Smartphones nutzt, darunter sind auch Apple-Geräte, dann artet das wieder aus in einem Kabelwahnsinn, wie früher, wie das, was die EU mit ihrer Richtlinie alle haben, Micro-USB zu liefern, das führt es ad absurdum, ja, wie früher. Ja, ich habe jetzt also Micro-USB, ich habe USB-C, ich habe Apple Lightning und ist zwar jetzt kaputt, aktuell nicht in Betrieb, ich habe natürlich auch noch das Ladekabel für die Pebble Smartwatch. Ja, und das ist natürlich, das ist mir zu Hause relativ wurscht, ja, da hat man so einen 5-fach-USB-Lader, da kann man den ganzen Kram dranhängen und läuft. Aber unterwegs, muss ich schon sagen, ist das ziemlich nervig, ja. Und das ist eine Sache, die mir wirklich nicht gefällt. Aber gut, da kommt man nicht drum rum. Ich denke mal, spätestens nächstes Jahr werden so ziemlich alle aktuellen Smartphones mit USB-C kommen. Und OnePlus ist in dem Fall halt so eine Art Vorreiter. Wer mag es Ihnen verdenken? Ansonsten muss ich sagen, das Ding ist von der Verarbeitung her völlig in Ordnung. Muss man ehrlich sagen, solide verarbeitet. Es sorgt jetzt nicht für den Bohr-Effekt, den ich hatte, als ich das Samsung Galaxy S6 Edge Plus anlässlich der IFA in der Hand hatte. Also da muss ich schon sagen, also Display und Verarbeitung, und direkt da, boah, Hammer. Ja, dieser Effekt tritt beim OnePlus 2 bei mir nicht auf. Aber es ist trotzdem, es ist solide verarbeitet, das Display ist gut, die Auflösung reicht aus. Die Kamera ist deutlich besser als beim OnePlus One. Allerdings macht sie Probleme, wenn die Lichtverhältnisse nicht optimal sind. Da könnte sie etwas weniger Bildrauschen verursachen. Der Mobilfunkempfang ist okay, könnte etwas besser sein, aber ist durchaus noch guter Durchschnitt. Alle LTE-Bänder, Dual-SIM und vor allen Dingen wirklich ein gutes Betriebssystem. Es hakt zwar ab und zu nochmal, aber kann man eigentlich vernachlässigen, ja. Das läuft zu 90% jetzt wirklich rund. Wie gesagt, als es mit Oxygen OS 2.0 rauskam, vor dem 2.0.1 Update, da war das wirklich teilweise noch, also wirklich hakelig. Das hätte so nicht rauskommen dürfen, sage ich ja. Aber seit dem Update macht auch das Betriebssystem Spaß. Alle Google-Dienste sind natürlich da, überhaupt kein Problem. Also das Gerät kann man, wenn man die Chance hat, an ein Invite zu kommen. Mich braucht ihr gar nicht fragen, ich habe auch noch keine bekommen. Normalerweise sollte es ja welche geben, für alle, die eins gekauft haben. Ich habe es ja auch tatsächlich regulär gekauft, hätte auch Abnehmer schon. Aber Invites zum Weitergeben, bisher Fehlanzeige. Aber wenn man an ein Invite kommt, muss ich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, absolut top. Ja, kann man definitiv nichts gegen sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Schade halt, dass das Gerät so schlecht verfügbar ist und dass sich viele, viele Interessenten wahrscheinlich kein Bild von machen können. Weil jetzt, wo die Leute sich für das Gerät interessieren, ist es praktisch nicht verfügbar. Und wenn es dann verfügbar ist, ist es dann wieder ein halbes oder ein dreiviertel Jahr alt und keiner will es mehr haben. Ja, das ist ja so die Situation, wie wir sie schon seit langer Zeit eigentlich bei OnePlus kennen. So war es ja im vergangenen Jahr genauso. Bleibt zu hoffen, dass es dann irgendwie nächstes Jahr besser wird. Genau, dann würde ich mich an dieser Stelle wieder verabschieden, wünsche euch was und gebe wieder ab zum Rio. Tja, danke Markus für den Beitrag. Ich meine, okay, wegen dem iPhone, tja, ich meine, klar, niemand ist perfekt, Markus, ja, also ich verzeih dir, ja, ganz klar. Und ja, ansonsten das OnePlus 2 sehr, sehr interessant. Ich bin halt der Meinung, dass eben dieses Invite-System, das macht irgendwie alles kaputt und die Stückzahlen, das ist da unterstelle ich ganz einfach hier ganz, dass es berechnend so ist, ja, wie ich auch schon mehrfach erwähnt habe, dass man eben die Teile gar nicht zu dem Preis einkaufen kann, ja, und deswegen dann hier nicht genug Stückzahlen produziert. Ja, einfach. Ja. Okay, also, danke dir nochmals. Und Amazon, die haben bestimmt genug Stückzahlen, zumindest mal, um die erste Million oder so bedienen zu können, für das Fire TV. Ja. Und zwar gibt es neue Fire TVs für 4K-Video. Ja, und zusätzlich in den USA, das finde ich noch viel interessanter, mit dem Alexa-Dienst, ja, oder mit Alexa drauf, ja. Ihr kennt das vielleicht von dem Amazon Echo, ja, dieser separate Lautsprecher, den man mit Alexa anreden kann. Das ist offenbar ein ganzes System und nun kann man hier auch mit dem Amazon Fire TV in den USA diesen Dienst nutzen. In Europa geht das leider noch nicht, aber es lässt ja zu wünschen, es lässt hoffen, dass das dann einfach per Software-Upgrade nachgeliefert werden kann, wenn dann der Dienst in Deutschland startet oder in Europa. Und dass man dann eben hier mit seinem Fire TV auch seine Sachen steuern kann, die Smart Devices, Smart Home Devices, Beleuchtung, dass man auch Nachrichten abrufen kann, sich vorlesen lassen kann. Eben genau das, was man mit diesem Lautsprecher von Amazon Echo eben auch machen kann. Ja. Das 4K-Video, ich sag mal, bitte nicht verwechseln. Ihr kennt ja meine Meinung zum 4K-Video auf Mobilgeräte. Also alles, was unter 15, beziehungsweise eigentlich unter 17 Zoll ist, da ist es ja sowas von sinnlos 4K, ja, weil das menschliche Auge das überhaupt nicht erkennen kann. Bei größeren Bildschirmdiagonalen, so im Heimkinobereich, so ab 50 Zoll, ja, da muss ich dann natürlich sagen, da wird's dann interessant, weil da kann man dann tatsächlich einen Unterschied erkennen, auch in einer vernünftigen Entfernung. Das hat dann einfach damit zu tun, weil ein Pixel auf einem riesigen Bildschirm auch eben riesig ist. Ja, und da kann man dann mit 4K wirklich was anfangen. Ob das sinnvoll ist, das ist die Frage, denn ich habe ja schon gesagt, eine große Zahl der Leute, über 61% laut Statistik, haben ein so schlechtes Sehvermögen, dass sie noch nicht mal SD von HD unterscheiden können, mit einer normalen Bildschirmgröße. Und von daher ist es natürlich aus dem Grunde fraglich, ob dann so viel Bandbreite verbraten werden soll. Aber immerhin, da macht es auf jeden Fall Sinn. Und hier hat halt Amazon mit dem Fire TV in diese Kerbe jetzt reingehauen und bietet jetzt eben 4K-Video-Streams über diese neue Box an. Übrigens für die alten Fire TVs, muss man ja jetzt sagen, die alten Fire TVs, da wird's auch immer noch dieses HDR, die HDR-Bildverbesserung geben. Ja, da kann man sich auch einige Testvideos anschauen bei Amazon, die sind schon lange online, auch in Europa, um da mal den Unterschied festzustellen. Einige werden an ihren TV-Geräten das vielleicht erkennen, die Unterschiede, andere nicht. Und die neuen Fire TV Geräte eben, die können dann eben dieses 4K Video machen. Übrigens, 4K ist dem Fire TV vorbehalten. Der neue Fire TV Stick wird es so in dieser Form nicht können, aber es kann dieses Alexa oder hat diesen Zugriff auf Alexa, auch dieser günstige Fire TV Stick für $49.99 wird da also Zugriff drauf haben. Für dieses 4K-Video, da braucht man natürlich etwas mehr Power und deswegen ist dort auch in der neuen Fire TV Set-Top-Box ein MediaTek 64-Bit Quad-Core-Prozessor und eine dedizierte GPU eingebaut und bringt somit 75% Performance-Schub gegenüber dem alten Fire TV. Also fast doppelt so schnell, ja, als das alte Fire TV, und das wird auch gebraucht. Das ist auch das, was ich immer wieder gesagt habe in der Vergangenheit. Passt auf, ja, mit der Leistung nicht zu knausrig sein. Man kann nie genug Power haben. Ja, da wünscht man manchmal so einen Tim Taylor, ja, so ho ho ho. Und ja, denn immer wieder kommt was Neues und dann sitzt man auf einmal da und kann es eben nicht richtig benutzen. Gut, ein bisschen ärgerlich ist es natürlich für die Leute, die jetzt gerade ein altes Fire TV gekauft haben. Ich weiß nicht, ob da schon was geplant ist für die, ob es da irgendwie eine Entschädigung gibt oder so. Ich würde mal nicht damit rechnen. Ja. Auch interessant sind die neuen Fire Tablets, die rausgekommen sind. Das war doch besonders interessant. Und zwar war ja im Vorfeld gesagt worden, dass Amazon ein Tablet herausbringen will für $50. Ja. Und jetzt ist daraus hier, man glaubt es kaum, schon im Amazon Deutschland Store schon zu sehen als Vorbestellung für den 30. September. Dort erscheinen also diese neuen Fire Tablets. Und da gibt es eben ab 59,99 dieses Tablet. Das ist das 7 Zoll Tablet. Und jetzt muss ich mal gerade gucken hier, genau. Und das hat eine Auflösung 1024x600 Bildpunkte Auflösung. Das sind 171 Pixel pro Zoll. Ein Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz. Ein Mono-Lautsprecher ist drin. 8 GB Speicherplatz. Micro-SD-Karte ist einzusetzen. Und zwar bis zu 128 Kilobyte. Ja, das wäre noch Zeit. Nein, 128 Gigabyte natürlich. Ja. Und es gibt gratis unbegrenzter Cloud-Speicher für Amazon-Inhalte. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt dazu sagen. Das ist eigentlich schon so eine Zeit lang klar. Und ja, das kauft man ja auch im Prinzip. Eine VGA Front-Facing-Kamera ist natürlich extrem schwach. Das muss man auch sagen. Extrem schwach. Die 2-Megapixel-Kamera hinten mit 720p HD-Videoaufnahme ist da auch nicht besser. WLAN ist mit einem Single-Band, also da darf man auch keine Wunder erwarten. Ja, dafür als Reader, wenn man sich mit dem LCD-Display als Reader-Display anfreunden kann, dürfte das ganz gut sein. Im Internet surfen dürfte auch noch okay sein. Ja. Man kann auch Videos schauen, auch die Amazon Instant Videos natürlich und auch Musik hören. Ich glaube, für den Einstieg ist es okay, ist aber ganz klar ein Low-End-Gerät. Das muss man deutlich sagen. Also da werden keine Rekorde gebrochen. Ich habe ja auch schon kritisiert, da vielleicht Amazon, dass die da ein bisschen mehr mal auf High-End gucken sollen, nicht nur immer die Billigheimer raushauen. Ja. Besser sieht's da schon aus bei dem HD8, das neue Fire HD8 Tablet. Auch das wird eben am 30. September erscheinen. Hier ist die Auflösung 189 Pixel pro Inch, auch nicht viel besser, 1280x800 bei 8 Zoll eben. Gibt's übrigens in den Farben Schwarz, Blau, Orange und Magenta. Interessant. Quad-Core-Prozessor 1,5 GHz möglich. Das hat dann schon einen Dolby Audio Stereo Lautsprecher. Da gibt es eine Version 8 GB und 16 GB. Speicher, auch hier bis zu 128 GB erweiterbar. Und die HD Front-Facing Kamera, das bedeutet also dann, ich denke, eine 2-Megapixel- oder 3-Megapixel-Kamera, 5-Megapixel-Kamera hinten, 1080p HD-Videoaufnahme da möglich. Auch hier auch in Dualband, WLAN, auch mit dem neuen AC Standard und auch hier natürlich mit bis zu 8 Stunden Lesen, Internetsurfen und so weiter ganz interessant. Schon ein bisschen besser. Dann kommt das C, also hier würde ich mit dem 8 Zoll würde ich als ja gerade so Midrange bezeichnen. Also die 8 GB, was, und das kann man natürlich vergessen. 16 GB ist da schon minimalst Voraussetzung, ja. Und wie gesagt, ab 159 für die 8 GB Version, 179 für die 16 GB Version. Ja. Die Farben sind übrigens ganz schön, gefallen mir ganz gut. Das High-End-Teil oder sollte das High-End-Teil sein, schafft's aber meiner Meinung nach nicht. Ja, höchstens gute Midrange. Ja. Auch hier kommt bei 10 Zoll eine Pixeldichte von 149 Pixel pro Zoll an. Gibt's in Schwarz und Weiß das Teil. Ein Quad-Core mit 1,5 GHz, hier auch die Dolby-Audio-Lautsprecher. Hier ist die kleinste Version 16 GB und es gibt eine 32 GB Version davon, die ist natürlich zu empfehlen. HD-Frontkamera wie bei dem 8 Zoll Gerät auch und die 5 Megapixel Kamera rückseitig. Auch hier das Dualband WLAN ist mit 432 Gramm noch akzeptabel, aber ja, liegt schon gut in der Hand, denke ich. 199 Euro kostet die kleine Version mit 16 GB und 229 kostet die 32 GB Version. Die Preise gehen natürlich in Ordnung, klar, aber wie gesagt, ich hätte mir so ein Power-Teil gewünscht, ruhig mal 399, ja, oder 349 und da mal 128 GB Speicher rein, ja, und noch ein bisschen mehr Power am Prozessor, so zumindest mal so schnell wie das Fire TV, das hätte ich mir dann schon erwartet, ja, und vielleicht eine 8 Megapixel Kamera wenigstens drin. Das ist doch nicht so viel verlangt für 2015, oder? Naja. Okay, es wird seine Abnehmer finden, denke ich mal. Vor allem bei den Prime-Kunden dürfte das interessant sein und ja, ich denke, damit wird es wohl auch ja, jetzt in der Gerüchteküche erstmal wieder ruhig sein bei Amazon, denn ich glaube, Amazon muss da ein bisschen auf die Bremse treten bei diesen Fire Tablets. Ich komme vielleicht nächste Woche noch dazu, warum. So, jetzt komme ich aber mal zu den News. James Bond im Smartphone, das Sony Xperia Z5 Special Black Edition ist erschienen. Ja, und das ist das offizielle Bond-Phone. Wer hätte es gedacht, ja. Ja, pünktlich zu dem Spectre-Kinostart wird dann eben auch in England hier dieses Teil bei Vodafone angeboten werden. Ich denke, dass es auch in den Rest von Europa bald dann ausgeliefert wird. Und ja, wird schon gehen, denke ich. Mit den technischen Daten dürfte es ja klar sein. Das Z5 habe ich ja schon in der letzten Folge hier vorgestellt. Ist ganz okay. Ja. Das ist übrigens das normale Z5, also nicht das Z5 Premium. Und den Bond braucht kein 4K. Genau. Der gibt sich nicht mit Placebos ab. Android Pay nur ohne Lockscreen von Drittherstellern. Ja, ich meine, nicht, dass es hier in Europa jemanden interessiert, weil Android Pay nur in den USA funktioniert, aber dennoch denke ich, ist es schon mal interessant zu sehen, dass Third-Party-Lockscreens, also Lockscreens von anderen Anbietern, durchaus dazu führen können, dass einige Apps nicht mehr funktionieren oder einige Dienste. Ganz klar, nämlich wenn es um die Sicherheit geht, finde ich auch gar nicht so schlecht, denn man muss hier bedenken, dass Android Pay ja ziemlich sensitive Sachen ermöglicht. Ja, das heißt bezahlen. Ja, und das ist immer noch für viele ein rotes Tuch. Wenn da was schief läuft, dann ist aber, um es mal auf Deutsch zu sagen, die Kacke am Dampfen. Ja. Und deswegen kann ich da schon verstehen, dass Google hier besonders vorsichtig ist und eben per se ausschließt, dass hier andere Screen-Unlocker hier funktionieren. Ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht bald auch zertifizierte Unlock-Apps gibt, aber das muss dann speziell überprüft werden von Google-Mitarbeitern, dass da nicht möglich ist, dass da ein Einfallsloch gibt. Denn das wird ein Ziel sein von den Hackern, das kann man ganz klar sagen. Das wird ein Angriffspunkt sein, denn ja, wenn es ums Geld geht, dann versteht man keinen Spaß, ne? Ja, auch interessant, neuer Chromecast wird kommen, und zwar wird er wahrscheinlich vorgestellt werden am 29. September, und es soll dann tatsächlich auch ziemlich bald verfügbar sein. Natürlich in den USA. Ich erwarte nicht, dass es auch in Europa gleich verfügbar ist. Ja, und wie ihr aus der letzten Sendung vielleicht wisst, da komme ich auch nochmal bei der Community, wenn Community-Nachrichten dazu, ist es auch dringend notwendig, dass ein Chromecast kommt. Ein neuer Chromecast, der vielleicht auch richtig funktioniert mit dem weit verbreitesten Router in unseren Gefilden. Und ja, also was darf man erwarten? Auf jeden Fall auch ein bisschen aufgepepptes Gerät. Man weiß bisher offenbar nur, dass auch eine Wi-Fi AC Verbindung, dass da eine AC Verbindung geben wird. Und das könnte auch dann interessant sein. Auch ein sogenannter Fastplay-Modus soll es geben, ähnlich das, was auch das Fire TV nutzt, ja, so dass es also recht schnell abspielt die Filme, die man dann sehen will, ja, ohne dass man sehr oder lange warten muss. Das ist immer ein kleines Problem. Am Anfang muss ja eigentlich gepuffert werden, und da muss man sich schon was einfallen lassen, dass es nicht so lange dauert. Ja, dann gibt's auch noch eine neue Funktion, die nennt sich Chromecast Audio, und das finde ich ganz besonders interessant, ja, denn das Google Cast könnte doch in Zukunft viel, viel interessanter werden, und das Chromecast fügt sich da dann besser ein, und man kann jetzt mit Chromecast Audio den Chromecast über einen AUX-Anschluss an einen Standard-Lautsprecher anschließen und dann eben den Content streamen, quasi ohne den Fernsehlautsprecher zu benutzen und den TV-Lautsprecher zu benutzen, mit High-Quality-Audio, was immer das auch bedeutet dann im Endeffekt, ja. Außerdem wird diese Funktion auch Multi-Room-Playback unterstützen, und das ist natürlich besonders interessant. Also das heißt, dass ihr verschiedene Lautsprecher in verschiedene Zimmer haben können, ja, die dann aber quasi so vernetzt sind miteinander, dass die Musik mit euch mitgeht. Ja, das wäre also auch eine schöne Geschichte, und eigentlich für heutige Verhältnisse auch schon fast überfällig, ja. Es gibt schon verschiedene Firmen, die das anbieten. Samsung hat das, glaube ich. Sony, glaube ich, auch. Also es ist doch... LG hat es auch noch, genau. LG. Also, man darf einiges erwarten. Und die Vorstellung davon soll am 29. September sein. Das Event am 29. September von Google ist bestätigt. Man weiß nur noch nicht hundertprozentig, was denn da vorgestellt wird. Aber man erwartet neue Nexus-Geräte an diesem Tag. Und eben das neue Chromecast. Da könnt ihr also schon mal einen dicken Punkt euch in euren Google-Kalender setzen. Ja, dass hier eben was rund geht. Übrigens, Android Central zeigt dann auch hier diese Google News direkt von diesem Event. Also wenn ihr an Live-Coverage interessiert seid, auf androidcentral.com wird es euch präsentiert. Uhrzeit, muss ich mal gucken, immer diese Zeitzone, ja. 9 Uhr morgens, pazifischer Zeit, ja. Da muss ich mal gucken hier. Oh, tut mir leid, also das ist echt schlimm. So viel Sachen, so alle immer das Gequatsche von Globalisierung, dann können sie sich noch nicht mal auf einer gemeinsamen Zeitrechnung einigen. Naja, okay. Dann gucke ich mal PT, die Pacific Time. Ja, und so. Und dann wird das hier, mal gucken hier, ich sehe mal, wie ich sehe, wie kompliziert das ist, ne? Dann muss ich mitteleuropäische Sommerzeit suchen. Wo ist das denn hier? So, das geht auch nicht. So, genau hier. Central European Time. Ich hoffe, dass hier jetzt die die Sommerzeit mit berücksichtigt wird. Ja, kommt ja auch zu verschiedenen Zeiten dann zum Tragen. Also, ne? Bitte aufpassen, es könnte sich auch eine Stunde verzögern. Und dann wäre... nein, das ist, ach, das ist ja furchtbar. Das ist ja echt furchtbar. Ich werde wahnsinnig. So. Das ist dann 6 Uhr morgens? Nein. Ach, Quatsch. Leute, tut mir leid. Guckt euch selber an. Sucht euch selber einen Time-Converter. Das ist ja furchtbar hier. Das ist ja echt schlimm. Ich bin übrigens, glaube ich, verrutscht. 9 Uhr AM. So. 18 Uhr müsste das dann abends sein. So. Zu guten Zeit. So. Aber ohne Gewehr, ne? Gut. Also da könnt ihr dann einiges erwarten. Ich bin gespannt drauf. Und vielleicht gibt es auch was zu dem neuen Updates von Google Play Live. Der wird nämlich, da hat nämlich einiges im Petto. Ich hoffe, dass es an dem Tag auch rauskommt. Die Version 3.3 von Play Games. Da könnt ihr nämlich was Fantastisches tun. Ihr könnt, naja, zumindest wenn es in Europa freigeschaltet wird, das dürfte noch ein Fragezeichen mit sich bringen. Rechtliche Probleme vielleicht. Und zwar wird es dann möglich sein, direkt ja, auf YouTube Gaming in Echtzeit zu streamen. Ja, über dieses Play Games. Und das bedeutet, ihr könnt von eurem Handy den Bildschirm quasi aus den Videospielen direkt auf YouTube Gaming streamen. Das ist ja richtig fantastisch. Wahnsinn. Also euren Gaming-Videos ist nichts, steht da nichts mehr im Wege. Und das ist doch eine faszinierende Geschichte. Ist das nicht toll? Das kann man kaum glauben, das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Ja, und jetzt geht's auf einmal einfach so durch ein Update von Play Games. Ja. Heftig. Irre. Da freue ich mich schon drauf, das dann mal zu benutzen. Ja. Ich muss mal gucken, wie gesagt, ich muss mal die rechtliche Lage hier noch überprüfen. Aber ich denke, dass vielleicht da so ein paar App-Vorstellungen wäre doch eine gute Sache. Ja. Wo wir ja immer den Tatsuo dazu zu bringen, hier endlich das ins Laufen zu bringen. Schon seit einem Jahr probiere ich das. Ja. Aber irgendwie hat immer so viel um die Ohren. Und naja, gut. Ja. Muss man vielleicht selbst machen. Ja, Apples Werbeblogger übrigens wird als direkter Angriff auf Google gewertet. Warum ist das so? Und zwar, wenn eine Firma wie Apple alles blockt an Werbung, ja, im Internet, dann ist eine wichtige Basis für Einnahmequellen von Google bricht dann weg. Google macht sein Geld aus Werbung im Web. Wenn die jetzt wegbricht, weil Apple konsequent einen Adblocker betreibt. Und genau das wollen sie tun. In allen ihren, vor allem in den mobilen Geräten. Dann hat Google ein Problem. Schlimmer noch, es wird dann so sein, dass gegen Geld Apple natürlich bestimmte Werbung freischaltet. Und noch besser, natürlich der eigene Ad-Dienst wird also durchgeleitet werden. Das heißt, die Kunden die potenziellen, werden dann eventuell eben lieber die Werbung bei Apple schalten als bei Google, weil die Google-Werbung kann man dann auf Apple-Geräten standardmäßig nicht mehr sehen und die Apple-Werbung schon. Und das ist natürlich dann ganz, ganz übel. Das ist natürlich ein Fall, ganz klar, für die Wettbewerbsaufsicht in Europa, denke ich, kann das durchaus dazu führen, dass Apple hier ernsthafte Probleme bekommt und diesen Adblocker so in dieser Form gar nicht nutzen kann. Also die Firma Apple an sich nicht nutzen kann, standardmäßig. Sind hier auch unabhängige Leute, die hier also sehr wütend werden, zum Beispiel von der Chefredakteur von The Verge. Das muss man sich mal vorstellen, The Verge ist eigentlich bekannt dafür, dass sie Google bei jedem bisschen bashen, ja, also dass sie Google fertig machen, wo sie nur können. The Verge, ganz schlimm manchmal, deswegen gehört das auch nicht zu meiner Standardlektüre, aber wenn Nilay Patel, der Chefredakteur von The Verge, schon selbst wütend ein Essay ins Internet stellt, wo er Apples Werbeblogger massiv angreift und als Machtspiel darstellt, um Google hier zu schädigen, dann sollte einem das doch wirklich mal zu denken geben. Also Apple ist immer noch nicht weg von dieser, noch nicht ganz weg von dieser Geschichte, hier auch unfaire Methoden gegen die Wettbewerber einzusetzen. Sehr, sehr schade. Ich dachte, das hätte sich langsam, aber sicher ein bisschen gebessert, aber offenbar, naja, gut. Ja, Adblock Plus übrigens, das wollte ich dann in dem Zug auch noch erwähnen, eine direkte Verbindung, ja, kann man eigentlich so nicht sehen, aber wer Adblock Plus ersetzen will, kann übrigens auch durch uBlock Origin sich von Werbung effektiv schützen, ja. Und das ist aber allerdings nur gemünzt auf jetzt auf das Web. Ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil im Moment rücken die gerade so in das ins Visier durch eine unschöne Aktion. Die haben sich den Namen Adblock Plus registrieren lassen. Adblock Plus ist übrigens eine Open Source Software, das ist der Knackpunkt. Und beginnen damit ab Mitbewerber abzumahnen, die eben Adblock irgendwas sich nennen. Und ja, das sollte man also auch das genauer beobachten. Ja, dann Großausfall bei Skype. Wer übrigens noch die Android-App von Skype auf seinem Handy hat. Ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das eigentlich auch eine ganz gute Alternative ist. Und just heute ein Großausfall bei Skype. Nichts geht mehr. Zu guter Letzt gab es sogar noch Probleme mit dem Webclient, weil der ging als Workaround ging der noch, ja, die mobilen Apps sind größtenteils ausgefallen und für Desktops und der Webclient hat funktioniert und dann ist der auch noch zusammengebrochen, weil offenbar zu viele Skype-Nutzer diesen Webclient nutzen wollen. Also Skalierung da bei einem Webclient sehr, sehr übel. Aber naja, gut, vielleicht ist der ist das Problem jetzt schon behoben um die Uhrzeit. Mal wieder sehr spät dran. Also, wenn es nicht geht bei euch, es hängt nicht an euch. Es hängt an Skype. Die besten Football-Apps. Football-Apps, American Football natürlich meine ich damit. Für die Saison 2015 wurde ja auch vorgestellt von Android Central. Ich sag jetzt gar nicht so viel dazu, sondern verweise euch einfach mal auf die Seite. Da könnt ihr alle Apps finden, die euch so richtig gut einstimmen auf die kommende Saison und dann auch die Saison verfolgen lassen auf dem Handy. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Die Community Full HD und mehr, ja, habe ich da mal geschrieben. Und zwar geht's da drum um den Antcast 269 Berliner Luft. Der hat, da schreibt: Hey Fisch, Ich habe mal eine Frage zu deinem Bericht bezüglich dem 4K-Display beim Z5. Du sagtest, und das ist ja auch anderswo zu lesen, dass die 4K-Auflösung nur bei speziellen Sony-eigenen Apps umgesetzt werden kann, wegen proprietärem Treiber. Android kann an sich kann nur Full HD und somit auch alle Apps. Was machen denn die anderen Premium-Anbieter, die zwar kein 4K, aber doch deutlich mehr wie Full HD werben? Stellen die auch nur eigene Apps höher auflösend dar oder ist deren Displaytreiber offen? Dazu finde ich nichts und habe auch von dir, glaube ich, nichts gehört. Ansonsten pflichte ich dir bei, dass Full HD bei Smartphones voll ausreichend ist. Grüße und Dank für deinen Ancast. Ja, also es ist schon tatsächlich eine Sache, an die habe ich so gar nicht gedacht. Das ist ein guter Punkt, den du hier sagst. Was ist denn damit? Ehrlich gesagt, ich habe es nicht geschafft, bis zu dieser Episode jetzt hier zu rauszufinden, wie das dann bei den anderen Anbietern gehandhabt wird. Einen offenen Treiber halte ich allerdings für nicht wahrscheinlich, denn der müsste ja dann auch tatsächlich offengelegt sein, beziehungsweise eben das Source Code schon zum Herunterladen verfügbar sein. Das hätte ja sicherlich auch dazu geführt, dass man auch da dann Berichte findet, die in 1080p die 1080p Auflösung, sage ich mal, als Maximum von Android eben aufdeckt. Ich bin auch der Meinung, dass es vielleicht so in dem Sinne, naja, wie soll ich denn sagen, dass Sony vielleicht das zu rigoros sagt, ja, mit dieser Grenze. Es wäre auch denkbar, dass einfach tatsächlich die Apps hochskaliert werden, weil es eben auch, wenn jetzt hier Full HD hochskaliert wird auf so und so viel Pixel Auflösung, dass es dann durchaus auch ein optischer Unterschied geben kann, nicht wegen der Pixelanzahl an sich, sondern wegen der möglichen Farbgebung der Pixel, ja, und der Kontrast. Und dass es schon die ganze Zeit nur so ein Blender war, Full HD, und jetzt kam da auf einmal ein 2K-Display und so, ja, dass da vielleicht auch tatsächlich hochskaliert wird, nur dass es eben da jetzt keine so großen Wellen geschlagen hat. Ja. Ich glaube auch, so ein Treiber, dass der dann proprietär bleiben würde, ja, wenn das tatsächlich stimmen sollte, dass Full HD das Maximum ist bei Android momentan mit dem offenen Treiber, dann muss ich ganz klar sagen, wird das wohl dann im Verborgenen gemacht werden von den Firmen, dass einige Apps, zum Beispiel die Foto-App oder die Kamera-App dann eben anders auflösen. Mittlerweile nehmen ja diese Auswüchse des 4K uns ins groteske Ausmaße an, ja, ich habe in der Rios Wochensicht darüber schon berichtet, deswegen hier nur kurz, also auf Giga war da ein Bericht zu lesen, da wurde auch in den Kommentaren klar, dass die Leute voll und ganz auf diesen Placebo-Effekt hier reinfallen, ja, das ist so ungefähr wie mit diesen Essenstests, ja, wo bei einer Doppelblindstudie die Leute dann wo dann immer Sachen rauskommen, die Leute dann selbst dann nicht glauben, wenn sie die Ergebnisse vorgelegt bekommen, ja, es ist halt so, ja. Ich sehe da immer so das Poster von Fox Mulder über diesen Sachen schweben, ja. I want to believe. I want to believe. Ich will glauben. Und Glaube versetzt ja bekanntlich auch Berge. Man sieht dann eben einen Unterschied. Und ich sag auch knallhart, das ist jetzt, da bin ich auch knallhart, es gibt einfach Grenzen, ja, die sind wissenschaftlich erwiesen, und da kann man sich schönreden, was man will. Das führt dann letztendlich sogar dieser Glaubenswahn da führt in letztendlich sogar dazu, dass dann Leute Kopfschmerzen kriegen von der vermeintlichen Basisstation, die sendet. Das nehme ich immer wieder gern das Beispiel. Hier das moniert und dann stellt sich heraus, dass diese Basisstation noch nicht mal verbunden war mit dem Strom. Also die konnte gar nicht senden, weil die nicht in Betrieb war. Und die Leute haben schon Kopfweh bekommen davon, von den bösen Elektrosmogstrahlen. Ja. So ist es. Und ich glaube das auch den Leuten. Ich glaube das den Leuten, weil der Placebo-Effekt ist erwiesen. Der ist erwiesen. Ja? Man muss nur von zum Beispiel von Sachen sprechen, wo die Leute dann eben davon überzeugt sind, dass sie eine Wirkung haben, und dann werden sie diese Wirkung auch teilweise bekommen. Ja, das ist natürlich mit Grenzen, aber das Gefühlte, also Herzrasen, Unwohlsein, Kopfschmerzen, ja, Schlaflosigkeit, das kann dann tatsächlich ausgelöst werden. Allein schon durch die Vorstellung, man könnte jetzt dauernd bestrahlt werden mit Handywellen, wenn man denn Handywellen als so arg schlimm eben sieht. Und ich muss ganz klar sagen, wer einen Unterschied sehen will, der wird auch einen Unterschied sehen. Ich bin selbst falle ich manchmal schon darauf rein, wenn ich zum Beispiel hier an meinem Computer was optimiere, ja, und dann gucke ich und sag, oh ja, das ist schon deutlich schneller, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann mache ich einfach Tests, ja, Stopptests, die Zeit. Und dann sind die Ergebnisse äußerst ernüchternd. Minimal bis keine Änderung. Und das war einfach nur Einbildung. Tja, auch ich bin nicht davor gefeit. Vor der Einbildung. Ja, glaubt's einfach. Glaubt der Wissenschaft. Glaubt der Mediziner. Ja, und tja, dann werdet ihr sehen, dass bei einem Mini-Bildschirm eben große Auflösung nichts bringt. Ich bleib dabei, und zwar knallhart und rigoros. Und ich sag auch knallhart, wer was anderes sieht, hat eine gute Fantasie. Chromecast-Desaster mit der Fritzbox. Ich hab's letzte Woche ja schon, ich hab da schon von erzählt, und da wurde auch drauf reagiert. Matt Spike schreibt, die Probleme mit dem Chromecast-Stick kann ich bestätigen, konnte mit meinen auch keine Verbindung herstellen, scheint vermehrt bei den Fritzboxen aufzutauchen. Ja. Meist hilft hier ein Wechseln des Funkkanals, bei mir aber nicht. Ich habe ihn dann wieder verkauft und das Fire TV gekauft, was ohne Probleme läuft und sich auch schnell ins WLAN einbinden ließ. Ja. Auch Hey Fisch schreibt, ich hatte auch anfangs Probleme, jetzt funzt er super und stabil, nutze ihn praktisch seit Erscheinen mit der Fritzbox 7270V3. Wenn ich mich recht erinnere, mag der Chromecast keine erweiterten Funkkanäle, und er braucht entweder einen festen oder automatischen Kanal. Da bin ich mir nicht sicher. Am besten mal googeln oder ausprobieren. Dazu kann ich sagen, habe ich schon alles probiert, hat damit zumindest mal bei der Fritzbox, die ich habe, nichts zu tun. Da scheinen andere Schwierigkeiten zu geben. Ich denke, dass es mit dem Umschalten, Timeouts beim Umschalten von WLAN intern ad hoc zu Infrastruktur Modus hat. Das ist ungefähr das Blödste, was ich mir vorstellen kann, was man machen konnte zum Konfigurieren des Chromecast. Das ist mir unverständlich. Also das ist einfach lachhaft. Ja, also das ist unfassbar. Aber okay, gut. Damit Spike schreibt dann daraufhin nochmal, mag sein, dass aber die meisten wollen so ein Ding reinstecken, User-Daten eingeben und nutzen und nicht lange googeln. Mal sehen, vielleicht lege ich mir da mal wieder einen zu, wenn er im Angebot ist oder eine neue Version rauskommt, bin erstmal mit dem Fire Stick zufrieden. Ja, neue Version vom Chromecast wird ja kommen. Ich werde den auch gleich ausprobieren, und wenn der auch nicht funktioniert, auch zurückgeben, dann ist das Thema Google Play erstmal für mich abgeschlossen. Ja, definitiv. Und ja, das mit dem einfach so ein Ding reinstecken und dann benutzen, ja, das ist wunderbar, das ist klasse. Aber ich will Konfigurationsmöglichkeiten haben, so dass es dann auch bei mir funktioniert. Und eben so eine automatische Konfiguration über Wi-Fi, die funktioniert eben nicht, wenn man eben nicht die Geräte hat, die Google sich so vorstellt. Ja. Und das kann es einfach nicht sein. Da müsste ich die Möglichkeit haben, einen Advanced-Schalter umzulegen oder das Teil manuell zu konfigurieren, meine Daten manuell einzutragen, damit es dann auch funktioniert und nicht mit diesen Umschalten mit einem Ad-Hoc- und Infrastrukturmodus. Das ist ja furchtbar. Furchtbar. Der Ingenieur gehört echt gequält. Ja. Naja. Notifications übrigens von Chrome nochmal. War dann auch nochmal was gesagt worden, und zwar vom Robert. Also ich habe das eher als Ersatz für RSS-Feeds gesehen, also eine Benachrichtigung von Webseiten auf dem Chrome-Browser, im Chrome-Browser und auch im mobilen Chrome-Browser. da habe ich gesagt, funktioniert einfach noch so gut wie überhaupt nicht, bei kaum einer Website überhaupt, nur ein paar Stück, und selbst das funktioniert bei mir nicht. Und der Metzbike schreibt dann dazu, RSS als Notification Browser, das wäre nichts für mich. Ja, ich muss ganz klar sagen, ich hätte schon gern so ein die Möglichkeit zumindest zu sagen, okay, ich möchte hier, wenn die Seite sich ändert, möchte ich eine Notification haben. Ja, so war das versprochen eigentlich. Diese Funktion soll es eigentlich geben. Und daraus wurde dann offenbar sowas, dass die Webseitenbetreiber das auch irgendwie also in ihre Seite einbinden müssen, ja, damit es funktioniert. Also keine Webseite, weil es scheint die Webseiten relativ wenig zu interessieren. Ich kann das nicht ganz so nachvollziehen, diese Strategie. Auch hier hat Google einiges wieder in Sand gesetzt, muss ich sagen. Und Google hat hier am 29. September doch ziemlich viel gut zu machen, weil was die in letzter Zeit gebracht haben, ist echt sehr, sehr enttäuschend teilweise. Sehr, sehr enttäuschend. Das bin ich eigentlich nicht gewohnt von Google. Vielleicht hat es mit dem Umbau der Teams intern zu tun. Anders, da kann ich mir das nicht erklären. So, jetzt nochmal schnell zur App der Woche, bin ja ein Zeitdruck ohne Ende, ist bei mir geworden, passend zur Football-Saison 2015 natürlich, Madden NFL Mobile. Ja. Ich habe verschiedene auf dem Radar gehabt für die App der Woche hier, Football Sachen. Und ja, auch wenn ich kein EA-Fan bin, aber dieses Madden NFL Mobile ist einfach eine gute Erfahrung, die man damit macht bei dem Spiel. Die haben die offiziellen NFL Merchandises und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn man seine Lieblingsstars eben hier auch auf dem mobilen Spielfeld steuern kann. Ja, das ist schon ein Riesenvorteil gegenüber der Konkurrenz. Und deswegen hier auch die App der Woche. Wurde übrigens erst am 4. September geupdatet, also gar nicht mal schlecht. Vorsicht, In-App-Purchases kann man da machen. Sei gewarnt, dass die App selbst ist dann kostenlos herunterzuladen, also kann man das zumindest mal probieren, ob einem das denn überhaupt gefällt. Und wie immer sehr, sehr viele Funktionen bei diesen EA Madden Games. Madden ein Pionier im Football, ein Trainer auch gewesen, sehr, sehr erfolgreicher Trainer, und der hat auch einiges bewegt in der NFL damals und hat dann auch seine Spielereihe bekommen, schon seit vielen, vielen, vielen, vielen Jahren. Ja. Schon auf dem Computer, auf den alten PCs hat er schon losgelegt. Es gab sogar, glaube ich, Amiga-Spiele, wenn ich es richtig weiß. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall Madden, eine Legende natürlich. Und hier entsprechendes Spiel wird zwar der Legende Madden nicht gerecht, aber doch ein sehr, sehr gutes Football-Game. So, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja. Google Plus Uncast oben der Suche eingeben, dann die Uncast Community auswählen. Das ist die Anlaufstelle dafür. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, wie immer an die Mehrzahl der englischen Netcast bekommt, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und das kann ja nun nicht wahr sein. Ja? Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und euch bis nächste Woche. Tschüss. And volumes, rule that world.